Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 298 an Goethe, Jena, den 18. April 1797. Ich echappiere soeben aus der bleiernen Gegenwart des Herrn Botherweg, der mir einige Stunden lang schwer aufgelegen hat. Ich erwartete zum wenigsten einen kurzweiligen Gecken in ihm zu finden, stattdessen aber war's der seichteste, lamentabelste Tropf, der mir lange vorgekommen ist. Er war auch in Weimar, sagte mir aber, dass er sie nicht gesehen, welches mir sehr begreiflich war. Es ist schrecklich, diese Herren in der Nähe zu sehen, die bei dem Publikum doch auch was gelten und ihre frühzeitige Impotenz und Nullität unter einer Kennermiene zu verstecken suchen. Da ist unser Waldmann, dem nichts recht ist, was andere schreiben, dem's kein Mensch zu Danke machen kann. Jetzt habe ich seine Menschengeschichte, die eben heraus ist, durchblättert. Nein, das ist ein Gräuel von einem Geschichtbuch, eine solche Impudenz und Niaiserie zugleich und Tollheit können Sie sich nicht denken, das Buch macht Fronde gegen Philosophie und Geschichte zugleich, und es ist schwer zu sagen, welcher von beiden es am meisten widerspricht. Ich gäbe aber wirklich etwas drum, wenn dieses Buch nicht geschrieben wäre, denn wenn es einem Unrechten in die Hände fällt, so haben wir alle den Spott davon. In meinen Arbeiten bin ich noch immer nicht viel vorwärts gekommen, die Unruhe bei mir, da wir einander auch nicht ausweichen können, zerstreute mich zu sehr. Indessen geht die Suppuration bei dem Kleinen gut vonstatten und ohne alle Zufälle, obgleich er sehr viele Blattern hat. Den Garten hoffe ich in 4 Tagen beziehen zu können, und dann wird mein erstes Geschäft sein, ehe ich weiter fortfahre, die poetische Fabel meines Wallensteins mit völliger Ausführlichkeit niederzuschreiben. Nur auf diese Art kann ich mich versichern, dass sie ein stetiges Ganzes ist, das alles durchgängig bestimmt ist. Solang ich sie bloß im Kopfe herumtrage, muß ich fürchten, daß Lücken übrig bleiben. Die ordentliche Erzählung zwingt zur Rechenschaft. Diese detaillierte Erzählung lege ich Ihnen alsdann vor, so können wir darüber kommunizieren. Zur Absendung der 4 ersten Musen wünsche ich Glück. Es ist in der Tat merkwürdig, wie rasch die Natur dieses Werk geboren und wie sorgfältig und bedächtlich die Kunst es ausgebildet hat. Leben Sie recht wohl in diesen heitern Tagen. Wie freue ich mich, ins künftige jeden schönen Sonnenblick auch gleich im Freien genießen zu können. Vor einigen Tagen wagte ich mich zu Fuß und durch einen ziemlich großen Umweg in meinen Garten. Meine Frau grüßt Sie aufs Beste. S.C.H.